Neulich beim Konzert, da fiel er mir als erstes auf. Alter kleiner Mann mit Tattoos, Fransenjacke, Cowboyhut. Sein kleiner Hund heißt Ruby und er ist lustig drauf. Gibt den Paradiesvogel, nervt mit gefälschtem Lebensmut. Und er fragt mich, fängst du bald zu spielen an? Ich sag nee, heute bin ich um 9 erst dran. Dann erzählt er mir von seinen 32 Jahren. Jetzt ist er Single, hat Diabetes und sein kleiner Hund ist ein besserer Freund, als es ihm die Frauen jemals waren. Ich will spontan was sagen, doch ich halte besser meinen Mund. Frag, wie lange ich spiele und ob das schwer ist. Habe früh begonnen, sag ich, weiß nicht, wie lange das her ist. Paradiesvogel, gelebte Insolvenz. Vom Lebensplan die Hälfte, verkrachte Existenz. Er ist der penetrante Kerl, den du aus jeder Kneipe kennst. Ansonsten einsam und allein, erfährt er Mitleid nur begrenzt. Sein kleiner Hund ist wie es scheint, am Schluss der einzig echte Freund. Luftgitarre spielt er auch, meint er zu mir ganz wichtig. Zeigt mir seine Handyfotos, wo die Leute lachend schauen. Fühlt sich gut bei seiner Show, alles Elend wird nichtig. Merkt gar nicht, dass sie nichts anderes sehen als den alten Clown. Noch bevor der Abend rum ist, er ja mittendrin, nimmt der Ruby und verschwindet nach wer weiß wohin. Paradiesvogel, gelebte Insolvenz. Lebensplan die Hälfte, bekrachte Existenz. Er ist der penetrante Kerl, den du aus jeder Kneipe kennst. Ansonsten einsam und allein, fährt er Mitleid nur begrenzt. Sein kleiner Hund ist wie es scheint, am Schluss der einzig wahre Freund. Paradiesvogel. Paradiesvogel. Sein kleiner Hund ist wie es scheint, am Schluss der einzig wahre Freund.